ohne Schwierigkeiten, auch ohne Trikot war das also möglich festzustellen. Ja, also die hätten dasselbe Trikot haben können, ich sagen können, so und so. Das ist die eine Gruppe. Wenn ich die eine Mannschaft gesehen habe und die andere Mannschaft gesehen habe, kann ich das sagen. Das heißt also, das ist letztlich Rabulistik, was man da macht. Aber das Zweite, was ist, es wird der gesamte Rassenbegriff aufgelöst. Denn wenn ich Rasse als Genpool und damit als Heiratskreis definiere, dann ist es so, dass innerhalb einer Stadt häufiger geheiratet wird als über die Stadtgrenzen. Das heißt, wenn ich jetzt also meinetwegen eine Stadt wie Görlitz sehe, dann wird mehr innerhalb von Görlitz Mauern geheiratet als über Görlitz Grenzen hinaus. Das heißt, es gibt eine Görlitzer Rasse. Ja, eine Görlitzer Rasse. Dann gibt es wiederum eine Lausitzer Rasse, weil innerhalb der Lausitz häufiger untereinander geheiratet wird als über die Lausitz hinaus. Es gibt also eine Lausitzer Rasse. So, dann kann man das weitermachen. Dann gibt es eine nice Elbe-Rasse. Das heißt, Flüsse sind also auch Heiratsgrenzen. Über Flüsse wird weniger hinweg geheiratet. Das heißt also, es gibt jetzt eine Rasse, die zwischen Neiße und Elbe eingespannt ist, weil also dazu es ist. Es gibt also auch eine linksrheinische und eine rechtsrheinische Rasse oder eine linkselbische und eine rechtselbische Rasse. Und so kann man das natürlich, dann gibt es natürlich auch eine deutsche Rasse, weil innerhalb Deutschlands häufiger als über die Grenzen hinaus geheiratet wird. Dann gibt es eine europäische Rasse, weil innerhalb Europas untereinander mehr geheiratet wird als in fremde Erdteile hinein. So, ich habe dann, ein Mensch gehört dann Hunderten von Rassen an, möglicherweise. Ja? Ich gehöre dann also der linkselbischen Rasse an, dann der Hamburger Rasse gehöre ich an, dann also der norddeutsch-tiefebene Rasse, auch da wird häufiger gearbeitet, dann also natürlich der deutschen Rasse, der europäischen Rasse und, und. So. Damit habe ich natürlich das ganze Rassenproblem aufgelöst. Es ist dermaßen nebulös, es ist dermaßen unsinnig, dass jeder es ablehnen muss, sich damit noch zu befassen. Und das schien also als die vernünftigste Sache zu sein. Man wollte eben den Rassenbegriff letztlich ungreifbar machen. Und leider ist eine Professorin wie Schwiedetzki aus Mainz dem auf den Leim gegangen, hat die neue Rassenkunde geschrieben, ein Buch 1962, wo sie dann das übernommen hat und gesagt hat, also die ganzen Merkmale des Äußeren sind nicht so wichtig wie jetzt Blutgruppenverteilung oder was. Dann gibt es die AB0-Rassen, ne? Der eine gehört der A-Rasse an, der andere gehört der B-Rasse an, der B-Blutrasse, der andere gehört der AB-Rasse an, der dritte gehört der Nullrasse an und so. Und da gibt es ja 170 verschiedene Blutfaktoren, also da haben wir dann nochmal 170 verschiedene Rassen und so. Also alles Blödsinn, Unsinn, soll das ganze Rassenthema wegbringen. Es nützt aber alles nichts. Man hat dann gemerkt, irgendwo sieht man die als fremdartig an. Und selbst die Skandinavier, die immer sehr tolerant waren und eigentlich gar nichts gegen Ausländer hatten, als jetzt da viele Assyrer reinkamen und Türken und sowas und Araber, da ging das damit Rassenauseinandersetzungen auch los. Man wollte die einfach nicht haben, man hat es jetzt anders gesehen. Gegenüber Deutschen nicht. Warum? Sie sahen so ähnlich aus wie die Skandinavier. Da hat man keine Unterschiede gesehen und das ist auch natürlich. Dawkins hat das gesagt, Rassenvorurteile sind verständlich, sie kommen aus dem Inneren heraus. Wir selbst sind darauf programmiert, unsere Gene letztlich zu fördern. Und unsere Gene, die sind eben nur in solchen Menschen, die uns ähnlich sehen. Und wenn wir dort Menschen haben, die ganz fremdartig aussehen, dann wissen wir genau, die haben nicht unsere Gene. Und dann kommt diese Abgrenzungsfunktion. Professor Weinschenk hat es heute gesagt, auch der Körper grenzt sich ab gegen Dinge, die von außen kommen, Viren oder was auch immer da kommt. Da gibt es Killergeschichten, die das also abgrenzen, ausgrenzen. In dem Moment, wo ich hier eine Verletzung habe und da kommen jetzt also irgendwelche Keime rein, da gerät sofort der ganze Körper in Wallung, um das zu bekämpfen, was da reinkommt. Die werden nicht freundlich empfangen, die kriegen auch keine Sozialhilfe, die werden gekillt. So sieht das aus. Weil anders der Körper nicht überleben könnte. Wenn er das nicht schafft, dann wird der Körper nämlich gekillt. Das ist der Punkt. Und das ist in der Natur nun mal so und das steckt in uns drin. Das steckt also ganz tief in uns drin. Das ist eine unbewusste Geschichte. Das läuft nicht auf bewussten Ebenen ab. Da braucht man nicht zu predigen oder sonst was. Es ist einfach unbewusst. Die Menschen, die uns ähnlich sehen, sind uns vom Prinzip her sympathischer. Mit denen können wir uns besser verstehen. Denen vertrauen wir mehr als Menschen, die völlig fremd sind, die uns anders aussehen. Und dann kommt man jetzt also mit zwei Dingen. Erstens, der Rassismuskeule. Ich bin ein übler Rassist, wenn ich diese Unterschiede mache, wenn ich Menschen, die nun ganz fremd aussehen, da dieser Schwarzafrikaner und so, oder die hier, die Fidschis, die hier reinkamen, also aus Vietnam, wenn ich die jetzt also nicht mag, wenn ich eigentlich möchte, dass die wieder wegkommen, dann bin ich ein übler Rassist. Und das ist das eine. Und umgekehrt, ich verhalte mich als Wohltäter und als guter Mensch und als Humanitätsapostel, wenn ich solchen Leuten dann jede Unterstützung gebe und sie fördere und ihnen Deutsch beibringe und ihnen Sozialhilfe gebe und meine, es sollten viel mehr einwandern und alles das. So, das heißt also, es wird einerseits mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet. Die einen sind erwünscht, über die wird dann berichtet, wenn die da irgendwelche Ausländer unterstützen, irgendwelche Unternehmerin, die da so einen Negerhut gepäppelt hat, den sie unter einer Brücke gefunden hat, wird dann groß in irgendeiner Frauenzeitschrift als großes Vorbild hingestellt. Und andererseits natürlich die üblen Rassisten, die dann also einen armen Neger zusammengeschlagen haben. So, auf diesen beiden Schienen läuft das, sodass viele sich nicht mehr trauen, da richtig etwas zu sagen und zu denken. Nun, was ist Rassismus? Mal ganz einfach vom Begriff her zu kommen. Gucken wir mal, wo wir sonst den Ismus noch sehen. Wir sind in der ehemaligen DDR. Marxismus. Sozialismus. Bedeutet, Marxismus, das sind Menschen, die ihr Weltbild aus der Idee, aus der Ideologie eines einzigen Menschen, nämlich von Marx, herausziehen. Der hat ein Gedankengebäude aufgestellt und daraus ziehen sie es her und halten das für richtig. Genauso Darwinismus. Da hat ein Mensch eine Erklärung gegeben, wie sich die Lebewesen entwickelt haben. Und deswegen dieses Erklärungsmodell, da wurde ein Ismus dran gehängt, das ist Darwinismus, das ist ganz wertfrei. Oder Liberalismus, das ist ein Mensch, der also besonders die Freiheit schätzt und Freiheit in Handelsbeziehungen zwischen den Menschen als wichtig erachtet. Oder Sozialist, das ist einer, dem es besonders auf soziale Gerechtigkeit, auf Hilfe von Unterprivilegierten, so wird jedenfalls behauptet, tatsächlich sitzt dann da ja eine neue Klasse, die die alle ausbeutet, aber vom Prinzip her oder von der Ideologie her ist es erstmal so, man will sich also für die Unterprivilegierten einsetzen, man will Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit haben. Egalitarismus, Gleichheitsgeschichte. So, und dann kommen wir zu anderen Dingen, Mendelismus, Vererbungssache, was Mendel empfunden hat, und dann kommt man plötzlich zu Dingen, Biologismus, das ist schon etwas gefährlicher. Das ist jemand, der die Biologie überwertet. Da wird dann also schon reingesteckt, so dass es einer, der zu einseitig ist, der die Umweltdinge nicht zu sehr berücksichtigt, die müssten mehr berücksichtigt werden. Der Biologist blendet das aus, er ist zu einseitig auf Biologie bezogen, auf die biologische Grundlage des Menschen. Und dann als Allerschlimmstes natürlich Rassismus. Da bricht das plötzlich ein ganz anderes Ding. Normal müsste es sein, Rassist ist jemand, der Rasse eine besondere Bedeutung zumisst, wenn ich das nach den anderen Sachen mache. Es ist also ein völlig wertfreier Begriff. Es ist jemand, der genauso wie der Marxist oder der Sozialist oder der Liberalist bestimmte Schwerpunkte setzt, ist auch ein Rassist jemand, der einen Schwerpunkt setzt bei der Rassenbetrachtung. Deswegen hat es ja den Amor Drü gegeben, den Schweizer, der ein Buch geschrieben hat, Nous autres Rassists, wir sind Rassisten. Dann wollte er das ins Deutsche übersetzen, hat mich gefragt, ich sagte, also das Buch wird sofort verboten. Also da müssen wir einen anderen Titel nehmen. Wir nehmen den Titel, ist Rassenbewusstsein verwerflich, hat aber trotzdem nichts genutzt, ist trotzdem verboten worden. Aber ich sage jetzt mal, aber wir sind Rassisten, dann wäre das Buch schon eine Woche nach dem Erscheinen weg gewesen mit dieser Sache. Obwohl es von der Logik hier gar nicht schlecht ist. Er sagt auch, Rassismus hat nichts mit Rassenhass zu tun. Rassismus ist einfach jemand, der Rasse eine besondere Bedeutung zumisst. Und das müssen wir nun mal, weil die Rasse in Weltgeschichte eine große Bedeutung hat. So, und deswegen ist es so, dass eigentlich Rassismus als solches gar nicht so schlimm ist und gar nicht ein großer Vorwurf ist. Man muss mal sagen, was meinst du eigentlich? Wenn wir selbst jetzt als Rassisten bezeichnet werden, dann sollte man mal sagen, was ist für dich ein Rassist? Man sollte sich nicht hinstellen und sagen, ich bin kein Rassist, dann ist man in der Verteidigungslage. Sondern man sollte einfach fragen, was verstehst du unter Rassismus? Was ist für dich ein Rassist? Ja, und wenn er sagt, Rassist ist einer, der Neger totschlägt, dann kann man sagen, ja, dann bin ich kein Rassist. Und wenn er sagt, ja, Rassist ist einer, der meint, die Rassen sind verschieden, dann sage ich, ja, dann bin ich ein Rassist. Ja, denn man muss sehen, denn das ist klar, das ist eine natürliche Tatsache, die UNO kann noch so viel schreiben, dass unter der Hautfarbe alles gleich ist, das ist dummes Zeug. Jeder, der ein bisschen Völkerpsychologie betreibt, jeder, der nur ein bisschen mit offenen Augen in die fernen Länder reist, der weiß, dass das Unsinn ist, dass unter der Hautfarbe das erst anfängt mit den Verschiedenheiten. Die Hautfarbe ist gerade das Unwichtigste, kann man schon mal sagen, was die Menschen unterscheidet. Die psychologischen Unterschiede sind viel, viel größer als die körperlichen Unterschiede. Das sagt Baker, im Übrigen ein sehr wertvolles Buch hier, Race, John R. Baker von der Oxford-Universität. Ich habe da noch einige von den Büchern der deutschen Übersetzung, Die Rassen der Menschheit, sehr gut. allerdings etwa